Einfach, simpel, simpel. Vor wenigen Tagen klingelt es an der Tür. Ich vermute, es ist ein Nachbar, vielleicht auch eine Abordnung der Zeugen Jehovas. Doch als ich öffne, steht Sepp vor mir. Komm rein, sage ich und füge Sekunden später hinzu, wir können in die Küche gehen. Sepp nimmt dort am Tisch Platz und beginnt das Gespräch mit einem etwas verwinkelten Satz. Innerhalb dessen schneidet er bestimmt 3 oder 4 völlig unterschiedliche Themen an und bringt geschätzt 6 bis 8 Personen ins Spiel, die meiner Einschätzung nach nichts miteinander zu tun haben. Solch collagenartige Ausführungen beherrscht niemand besser als er. Nach 10 Minuten stellt sich so oft das eigenartige Gefühl ein, Sepp sitze einem nun schon seit Stunden gegenüber. Dabei ist der eigentliche Grund seines Besuches ein denkbar einfacher und hat damit einiges zu tun mit der Botschaft dieser Sendung hier. Einfach ist die Message. Einfach, simpel oder in englischer Aussprache mit lediglich etwas schärferem S, simple. Simpel. So einfach ist das. To be, you quiver so faint in front of me. Einfach, simpel, simpel. Ich kenne Sepp als Kellner, als DJ und als Conferencier obskurer Revues in Kellerbars oder umgebauten Garagen. Auch als Hobby-Schauspieler habe ich ihn bereits gesehen. Und meines Wissens beherrscht er auch einige Griffe auf der Gitarre. Dazu kann er Schlagzeug spielen. Für jemanden wie Sepp ist insbesondere dies aus meiner Sicht von unschätzbarem Wert. Hier nämlich hinter der Schießbude muss er sein ansonsten recht komplexes und bisweilen kompliziertes Dasein entschlacken, vereinfachen. Er tritt vor die Bassdrum, haut auf die Snare und meistens reicht das schon für das, wofür Drummer üblicherweise ihr Geld bekommen, für den Rhythmus. Sepp trommelt in einer Band namens The Moriartys. Deren neues Album Born to Cry erscheint in diesen Tagen. Die sogenannte Release Party findet jetzt am Samstag im Kölner Club Sonic Ballroom statt. Sepp hat ein Exemplar des Albums mitgebracht und legt es auf den Küchentisch. Danke, sage ich und erkundige mich nach der musikalischen Ausrichtung der Band. Paprock, sagt Sepp, was ich erleichtert zur Kenntnis nehme. Sogenannte Lokalbands, nämlich Local Heroes eben, klingen nach meiner persönlichen Erfahrung häufig schon mal recht kompliziert. Bisweilen wie ein Horrormix aus Bands der Marke Mars Volta, Tool und King Crimson. Bei ihren Konzerten stehen alle Feuerschlucker der Stadt zusätzlich auf der Bühne. Neben ihnen wartet dann ein halbes Dutzend Background-Sängerinnen auf den nächsten Einsatz und irgendjemand springt dann und wann zusätzlich durch einen brennenden Reifen. Mir ist das zu viel, ganz ehrlich. Ich mag es gerne auch einfach, simpel, simple. Simpel, simpel. Sepp weiß, dass ich gelegentlich einfach die Tür hinter mir zuschlage und gehe, soweit mich die Füße tragen. Einfach so, den ganzen Tag lang. Wir wollten das auch immer schon mal gemeinsam machen. Wann gehen wir denn mal, fragt er auch nun wieder. Im Herbst, sage ich, in diesem Herbst. Weißt du schon wohin, fragt er mich. Wir gehen nach Opladen, sage ich. 25 Kilometer, fast nur Wald, etwas Wiese entlang der Autobahn, immer geradeaus. Einfache Strecke, aber gut, sage ich. Einfach ist gut, sagt Sepp und bringt jemanden ins Spiel, der ebenfalls mitkommen möchte. Volker ist dessen Name. Er ist gelegentlich DJ in einem Laden namens Shanghai und beherrscht als solcher vieles, wenn nicht alles zwischen Punk und Elektro. Außerdem arbeitet er als Tänzer. Zuletzt war er ständig auf Tournee, unter anderem an der Seite des Sängers Tony Marshall. Ja, Volker, sage ich. Das Leben ist manchmal eine ziemlich komplizierte Geschichte. Es könnte wirklich bisweilen etwas einfacher sein. Einfach, simpel, simpel. So, dass man es gemeinsam zumindest bis Opladen schafft. Ja, Opladen, sagt Sepp. Opladen ist gut. Dann nimmt er das Album der Moriartys in die Hand und deutet auf den ersten Titel des Albums. Something About You. Etwas über dich. Der wird dir gefallen, sagt er. einfach, simpel, simpel. Als ich vor wenigen Tagen meine Ferien beende und nach Hause komme, stehe ich zunächst wie der berühmte Ochse vor einem, sagen wir, Hügel von neuer Musik, die sich zwischenzeitlich angetürmt hat, sei es als CD, Vinyl oder als digitaler Download. Tu einfach so, als sei nichts geschehen, versuche ich per Selbstgespräch aufkommende Unruhe im Keim zu ersticken und tue dann, was ich in solchen Situationen häufiger tue. Ich greife zunächst nämlich zu einem bereits älteren Album des Amerikaners Clutchy Hopkins. Jedem seiner mir geläufigen Alben liegen recht umfangreich gehaltene Informationsschreiben bei, die neben musikalischen vor allem auf biografische Aspekte abheben. Die da zusammengetragenen Geschichten wirken in ihrer Summe ziemlich abenteuerlich und vielleicht auch am Ende nur wenig glaubhaft. Mich persönlich freilich stört das nicht. Die Geschichten an sich nämlich sind einfach und zudem einfach gut. The Storyteller heißt das immer noch aktuelle Werk von Clutchy Hopkins. Inspiriert ist es von dessen angeblich langem Aufenthalt im Knast. Clutchy nämlich, so lese ich, sei wegen eines nicht näher beschriebenen Vorfalls in der Mojave-Wüste Anfang der 80er Jahre zu einer hohen Haftstrafe verdonnert worden. Hinter Gittern habe er mit ebenfalls nicht näher beschriebenen einfachsten Mitteln begonnen, Musik zu spielen. Zahlreiche Mitgefangene hätten sich ihm schon bald darauf musikalisch angeschlossen. Selbst hochverfeindete Gangs hätten Frieden miteinander gemacht, um gemeinsam mit Clutchy Musik im Knast spielen zu können. Den Wärtern freilich sei dieses einvernehmliche Miteinander der Gefangenen schon bald ein Dorn im Auge gewesen, sie hätten nämlich um ihre Autorität gefürchtet. Clutchy sei daher 20 Tage lang in eine komplett dunkle Einzelzelle verbracht worden, völlig isoliert von allen anderen. Bei seiner Rückkehr schließlich in die angestammte Zelle sei es auf den Gefängnisfluren zunächst gespenstisch still gewesen. Dann aber habe sich ausgerechnet ein Insasse vernehmen lassen, der bisherige musikalische Aktivitäten völlig an sich hätte abprallen lassen. Ein Hühne von Kerl, 2 Meter lang und mit Händen groß wie Bärentatzen, habe plötzlich wie von Sinnen gegen die Wände der Zelle geschlagen und ebenso gegen ihre Gitter. Ein fantastischer Rhythmus sei entstanden, so Clutchy Hopkins, dem sich in rasender Geschwindigkeit zahlreiche andere Gefangene angeschlossen hätten. Mit nichts als ihren Händen. Einfach so. Einfach, simpel, simpel. Thank you. Einfach, simpel, simpel. Es ist noch nicht lange her, da schlug ich die Tür von außen ins Schloss und ging einfach los. Einige Tage später kam ich gegen Mittag in einen kleinen, verschlafen wirkenden Ort. Es war noch recht warm. Ich verspürte einen übermäßigen Durst. Unweit der Dorfkirche sah ich eine Gaststätte. Bei näherem Hinsehen allerdings stellte ich schnell fest, sie war geschlossen. Zwei Kinder spielten Fußball in einer Hauseinfahrt. Ich fragte sie, ob man irgendwo im Ort etwas trinken könne. Sie wiesen auf ein gegenüberliegendes Geschäft, eine Bäckerei, die freilich ebenfalls wirkte, als sei sie geschlossen. Die geräumige Schaufensterauslage jedenfalls war komplett leer. Ich drückte die Klinke der Eingangstür. Das Geschäft war tatsächlich geöffnet. Zu sehen allerdings war niemand. Ich rief laut und mehrfach Hallo, doch keiner erschien. Hinter der Ladentheke sah ich eine Tür. Als nach weiteren Rufen niemand erschien, öffnete ich die, sah in einen Flur und erblickte zusätzlich ausschnitthaft gleich mehrere Räume, die links und rechts dieses Flures lagen. Plötzlich stand, aus einem dieser Räume kommend, ein alter Mann vor mir, um die 70 Jahre alt vielleicht, zwergenhaft klein und mit einem riesigen Buckel, der dafür sorgte, dass Kopf- und Schulterpartie des Mannes gewissermaßen im rechten Winkel zum Rest des Körpers standen. Ich bat den Mann um eine Flasche Wasser oder aber um eine Tasse Kaffee. Er habe kein Wasser, sagte der Mann. Und er habe auch keine Zeit, einen Kaffee zu kochen. Er müsse backen. Das Dorffest stehe vor der Tür. Erst jetzt fiel mir auf, dass der kleine Kerl vom Scheitel bis zur Sohle ganz bedeckt war mit weißem Mehlstaub. Der Bucklige ließ mich, kaum dass er gesprochen hatte, einfach stehen und verschwand in einer seiner Backstuben. Ich meinerseits hätte auf meinem Weg zurück ins Ladenlokal seine Kasse plündern können oder zumindest mir ein paar Laib Brot unter den Arm klemmen können, wozu auch immer. Das aber schien ihn nicht im geringsten zu kümmern oder gar zu sorgen. Es war schlicht nicht sein Thema. Er musste backen. Ganz einfach. Simpel, simpel. Schwer beeindruckt verließ ich den Laden, vergaß sogar meinen Durst und verließ das Dorf. Haunted, don't talk so haunted. There's things you wanted and things you fear. Here's one for all the done for. What have you come for? Why are you here? You gaze into the ruins of your life. Draw what parallels you like. Just don't look down. Talk you down. Existence, it's just persistence. I'm the extra guest at your party. Haunted, don't talk so haunted. There's things you wanted from me. It's looking like the world's about to end. You drop some money and some friends as the night goes spinning round. Across your way they built another wall. You took your bat and hit a ball that has not yet reached the ground. Reached the ground. Without warning, the crack of dawn, the breaking of the day, shaking, your body's aching, crawl inside and scare the light away. Haunted, don't talk so haunted. There's things you wanted and things you fear. Here's one for all the done for. What have they come for? Why are they here? They wander through the ruins of your life, draw what parallels they like, and keep all eyes from looking down. You marvel at the wonder of it all, till your body snaps and falls back to the ground, back to the ground. Don't talk so haunted. There's things you wanted and things you fear. Einfach, simpel, simpel. Wieder einige Tage später erreichte ich irgendwann eine Gaststätte. Das Gebäude lag unmittelbar an einer kleinen Kreuzung und verfügte über zwei Eingänge. Welcher von beiden nun unmittelbar in den Schankraum führte, ließ sich von außen nicht klar ausmachen. Der von mir schließlich gewählte Eingang war es offensichtlich nicht. Jedenfalls stand ich wie schon Tage zuvor in der Bäckerei, erneut in einem nur mäßig hellen Flur und blickte auf eine Reihe von geschlossenen Türen, links und rechts. Ich öffnete etwas ratlos die erste Tür links und befand mich, das war nicht schwer zu erkennen, in einem privaten Wohnzimmer. Mit dem Rücken zu mir stand am geöffneten Fenster ein älterer Mann. Ganz offensichtlich betrachtete er das spärliche Treiben draußen im Kreuzungsbereich. Ich begrüßte ihn, entschuldigte mich für mein Eintreten und erkundigte mich nach dem Eingang zur Gaststätte. »Hinten durch«, rief der Mann. Dabei drehte er sich nicht einen Deut in meine Richtung. »Sie meinen einfach den Flur entlang?«, fragte ich. »Hintendurch«, erwiderte er und machte erneut keinerlei Anstalten, mich auch nur eines Blickes zu würdigen. Ich verließ den Raum, schloss die Tür, ging den Flur hintendurch und öffnete die Tür am Ende des Ganges. Jetzt stand ich tatsächlich im Schankraum. Im Grunde war es ganz einfach, simpel, simpel. Imagine there's no heaven. It was easy when I tried. No hell below me. Above me on the sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It wasn't hard to do. Nothing to kill or die for. Thank you. for greed or hunger. Brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You, me. But I'm not the only one. Simpel, simpel. Für das Moderieren einer Musiksendung gibt es so etwas wie ein ungeschriebenes Gesetz. Say it, play it. Sag es und spiel es. Das klingt recht einfach. Manche aber wollen und können nicht glauben, dass es auch so einfach ist. Studenten etwa, die sich innerhalb ihrer Arbeiten mit dem Thema Radio oder Medien schlechthin befassen. Einige haben mich innerhalb der letzten Jahre immer mal angeschrieben und Fragen gestellt, die sich lange nicht alle aus der Hüfte beantworten ließen. Einer gar kam persönlich vorbei, Timon. Er tauchte nicht nur mit einem Mikrofon und einem Aufnahmegerät auf, auch eine Kamera hatte er im Schlepptau, dazu eine Frau, die sie bediente, und zwei weitere Freunde, die beim Aufbauen und Beleuchten aushalfen. Ich kannte Timon bisher nur als Künstler. Da nennt er sich Susanne Blech, betritt die Bühne schon mal maskiert mit einem Presslufthammer oder schlitzt Kopfkissen auf, deren Federn ein Ventilator dann ins Publikum bläst. Diesmal allerdings kam er als Medienwissenschaftler und stellte seine Fragen. Am Ende des Gesprächs fragte er, was gegebenenfalls noch fehle. »Wir können es ja einfach machen«, sagte ich und schlug vor, etwas Holz zu hacken. Wir gingen in den Garten, ich bohrte einige armdicke Äste in den Rasen, spaltete sie mit der Axt und Timons Freundin hielt die Kamera drauf. Dann warfen wir den Grill an, später verabschiedete sich das Quartett und irgendwann stellte Timon die Holzhacker-Aktion als eine Art Video ins Netz. Seitdem melden sich von Zeit zu Zeit besorgte Zeitgenossen und belehren mich mit warmen Worten, dass meine Art, Holz zu hacken, die völlig falsche sei. Ihre Ratschläge freilich prallen weitgehend an mir ab. Richtig oder falsch nämlich, das ist mir nicht so wichtig. Ich will einfach nur hacken. Versteht mich bitte richtig. Einfach, simpel, simpel. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live Talk Radio mit Jürgen Domian. Alles Liebe. Weiten an.